Tickets, Bernellis, Reitelis, tickets, Bernellis, Reitelis, tickets, Bernellis, Reitelis, tickets, Reitelis, tickets, Bernellis, Reitelis, tickets. Bernellis, Reitelis, tickets, tickets. Žalę rūtų vainikę, vainikę, žalę, žalę, vainikę, vainikę, žalę, rūtų vainikę, vainikę, žalę, žalę, vainikę, vainikę, žalę, taitį. Reitelis, Bernellis, tickets, tickets. Bernellis, tickets, tickets, Reitelis, tickets, tickets, Reitelis, Bernellis, tickets, tickets, Bernellis, tickets, Reitelis, Bernellis, Reitelis, tickets, tickets, tickets. Tickets, tickets, Bernellis, Reitelis, tickets, tickets, tickets. Tickets, tickets, Bernellis, Reitelis, tickets, tickets, tickets. Tickets, tickets, Bernellis, Reitelis, tickets, Reitelis.